Die Bundesrepublik hat es in ihrer Geschichte immer wieder möglich gemacht, viele Menschen in die demokratische Gesellschaft zu integrieren, deren politische Überzeugung der demokratischen Grundordnung widersprach. Viele von ihnen waren sogar aktive Helfer und Unterstützer der Nazi-Herrschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Bundesrepublik ja kaum alle Menschen, die zuvor Hitler zugejubelt hatten und die für das Nazi-Regime an verschiedenen Positionen tätig waren, einfach übergehen. Viele von ihnen musste die neue Bundesrepublik übernehmen. Für zahlreiche Zeitzeugen ging diese Übernahme zu reibungslos, und es ist sicher kaum erträglich, dass ein Mensch, der an Standgerichten in der Nazizeit beteiligt war, wie Hans Filbinger, in der Bundesrepublik Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde. Und es war für die junge Bundesrepublik wichtig, dass Filbingers Rolle in der Nazizeit aufgedeckt und diskutiert wurde. Vielleicht ist aber auch gerade das eine der ganz großen Leistungen der Bundesrepublik gewesen, dass diese vormaligen Nazis in die Gesellschaft aufgenommen wurden, ohne dass sie den demokratischen Aufbau gefährden konnten. Dieses Experiment gelang allerdings gewiss nur deshalb, weil die Alliierten in der Bundesrepublik über die Einhaltung der demokratischen Regeln wachten. Die Übernahme eines Großteils der Funktionselite aus der Nazizeit in die Bundesrepublik Deutschland unter Bundeskanzler Konrad Adenauer ist sicher eines der umstrittensten Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte, aber sie hat die demokratische Entwicklung des Landes nicht verhindern können. In der 1968er Bewegung radikalisierten sich viele Jugendliche mit linksextremen Ideen. Studenten trugen Mao-Bibeln unter dem Arm, zeigten sich von Nordkorea oder Pol Pot in Kambodscha fasziniert, einem Mann, der Millionen Menschen ermorden ließ. In den 1980er und 1990er Jahren war es für viele frühere Anhänger dieser linksextremen Ideen möglich, in der Bundesrepublik eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Die Grüne Partei sammelte viele dieser Menschen in ihren Reihen und gilt heute, in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, als einer der wichtigsten Befürworter der Westbindung, obwohl sie in ihrer Gründungsphase den Austritt der Bundesrepublik aus der NATO gefordert hatte. Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung fanden viele ehemalige SED-Mitglieder über die PDS, die sich dann in der neuen Partei Die Linke auflöste, den Weg in die neue demokratische Realität der Bundesrepublik. Dreimal zeigte sich die Gesellschaft der Bundesrepublik also in der Lage, Menschen die Ankunft oder die Rückkehr in die demokratische Mitte zu ermöglichen. Vielleicht sollte sie diese Fähigkeiten auch bei Menschen entwickeln, die sich durch die Radikalisierung der AfD in der Partei mittlerweile unwohl fühlen, selbst wenn diese vormals viele ihrer Thesen teilten und die eine oder andere Aussage getätigt haben, die einem Anhänger der bürgerlichen Mitte die Haare zu Berge stehen lässt. Die Möglichkeit zur Rückkehr in die Demokratie ist auch die Stärke einer Demokratie. Wenn sie diese Möglichkeit nicht bietet, schafft sie eine Wagenburg-Mentalität. Diese kann geöffnet werden. Und vielleicht werden dann einige Mitglieder und Funktionsträger aus der AfD in die Mitte zurückkommen und vielleicht werden einige berichten, was in der Partei der Entgrenzung vor sich geht und was in den Hinterzimmern gedacht und geplant wird.